Earth in this bitch. Ich betrete die Szene und rieche Angstschweiß. Betrete die Szene und kicke Punchlines. Du hast ein schäbiges Mädchen, Mann, was ein Mannsweib. Glaub mir, ich zerlege echt jeden, der mich mal angreift. Schreib deinen Namen auf Papier und du weißt, ich kill Death Note. Shit, Bruder, willkommen in meinem Film. Mach die Mucke für die Chabos und die Chais. Nicht die Mucke für die Narcos und so Scheiß, nein. Dieser Beat schafft hier ein Loch in deinen Schädel. Und mein Flow und meine Stimme ficken locker noch dein Leben. Dieser Bass ist ne Machete. Und deine Scheiße klingt noch softer als Gesang von Mädels. Mit Leuten, die jemand verraten, tu ich nicht reden. Denn dahinter kann ich nicht stehen, wie mit Potenzproblemen. Ich ficke Rapper leben mit einer Line in der Booth. Deine Chai winkt mir zu, Beine breit, Pimmel, Du kannst sagen, was du willst, doch die Mucke killt. Du kannst machen, was du willst, doch die Mucke killt. Du kannst versuchen, was du willst, doch die Mucke killt. Ja, fahr du deinen Film und wir unseren Film. Du kannst sagen, was du willst, doch die Mucke killt. Du kannst machen, was du willst, doch die Mucke killt. Du kannst versuchen, was du willst, doch die Mucke killt. Ja, fahr du deinen Film und wir unseren Film. Ich lade nach und schieß auf Freaks, schieß auf Beats. Ficke dein scheiß Leben auf nem Song und du drückst trotzdem noch Repeat, hä? Erklär mal, warum redest du von Koks und Handschellen? Obwohl jeder weiß, du bekommst in den Polen Knastzellen. Diese deutschen Rapper babbeln, was von Kies verdienen. Diese deutschen Rapper babbeln, was von miesen G's. Diese deutschen Rapper babbeln, was von Kilos dealen. Doch ich geb auf deutsche Rapper Motherfucks und schieß auf die. Ich geb alles, so wie 110%. Und ich will sehen, wie alle anderen untergehen in Rap. Junge, fick euch weiter leben, aber unser Leben nett. Junge, fick euch weiter Labels, aber unser Label nett. Denn glaubt mir, an mir beißt ihr euch die Zähne aus. Bring mir deine Jungs, ich nehm's mit jedem auf. Diss meinem Bruder und du Bitch gehst auch in der Regel drauf. Ich nimm's einmal gleich, dann springt deine Chai auf mein Penis rauf. Du kannst sagen, was du willst, doch die Mucke killt. Du kannst machen, was du willst, doch die Mucke killt. Du kannst versuchen, was du willst, doch die Mucke killt. Ja, fahr du deinen Film und wir unseren Film. Du kannst sagen, was du willst, doch die Mucke killt. Du kannst machen, was du willst, doch die Mucke killt. Du kannst versuchen, was du willst, doch die Mucke killt. Ja, fahr du deinen Film und wir unseren Film.